Sicher. Hallo, Yusuf ist mein Name und ich bin der Hallo, guten Abend. zuständige Arzt hier auf dieser Station. Erstmal, wie heißen Sie? Ja, ich habe erstmal Ihren Namen nicht ganz verstanden. Was machen Sie hier bitte? Sind Sie hier der Pfleger? Nein, ich bin der zuständige Arzt auf dieser Station. Sie sind der Arzt hier, also sehen Sie aber gar nicht aus. Sie sind noch sehr jung. Ja, danke schön. Sie sind Arzt? Ich bin Allgemeinarzt jetzt. Ah, wo haben Sie studiert? In der Stadt Konya in der Türkei. Ah, oh, dort gibt es auch Ärzte, wirklich. Ah, klar. Ja. Ja, gut. Okay. Gut, sind Sie der einzige Arzt hier oder gibt es noch andere Ärzte, zu denen ich gehen kann? Leider jetzt bin ich der Zuständige. Okay, dann muss ich wohl mit Ihnen Aber sprechen. Sie sind in guten Händen, dafür machen Sie keine Sorgen. Ja, sind Sie sicher? Gut, dann werden wir das werden wir gleich mal sehen. Ja. Ja, genau. Darf ich Ihren Namen wissen? Wie heißen Sie? Mein Name ist Klaus Klaus Sandstein. Sandstein. Könnten Sie Ihren Vornamen und Nachnamen bitte langsam buchstabieren? Also ich bitte Sie, Klaus, den Namen kennt man doch, ja. Klaus ist K wie Karl, L wie Ludwig, A wie Anton, U wie Ute und S wie Siegfried. Klaus, ganz einfach. Ja, für die Dokumentation das ist erforderlich, deswegen. Ja. Und Sandstein ist der Nachname. Sand, Sand und Stein wie Stein. Alles klar, Herr Sandstein. Und wie alt sind Sie? Ich bin 43 Jahre alt. Und wann sind Sie genau geboren? Wann bin ich genau geboren? Ich bin geboren am 28. Juli Ja. 1979. Alles klar. Und wie viel wiegen Sie? Ist das jetzt noch, spielt das eine Rolle, Herr Doktor? Was sollen diese Fragen? Ich komme hier, weil ich ein Problem habe und Sie fragen mich nach meinem Gewicht. Ja, ich weiß, diese sind Also Routinefragen, die wenn wir Sie fragen nicht müssen. Probleme hören wollen, dann kann ich auch woanders hingehen, ja? Ja, wie ich gesagt habe, für diese Dokumentation, diese Informationen sind sehr wichtig. Aber das habe ich doch vorne bei der Anmeldung schon gesagt. Warum fragen Sie mich denn nochmal? Also das ist ja komisch hier. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Alles klar, dann, was kann ich für Sie tun? Was führt Sie zu uns? Also der Grund, warum ich zu Ihnen komme, ist, ich habe seit 2 Tagen Luftnot und so einen Druck auf der Brust. Ich kann mich schlecht belasten. Seit 2 Tagen. Ja. Und wie hat es angefangen? Wissen Sie, ich bin Handwerker von Beruf. Ich arbeite auf der Baustelle und da muss man schon kräftig arbeiten, ja. Und ich habe gemerkt, dass ich immer zunehmend schlechter Luft bekomme. Und seit heute verspüre ich auch so ein enge Gefühl und einen Druck auf der Brust. Nach einer Belastung hat es angefangen, ne? Es hat ganz Oder lange in wo? angefangen mit Luftnot, ja. Nie Ja. ohne. Ohne Belastung, in Ruhe, meinen Sie, aufgetreten, ne? Jetzt in Ruhe, vorher aber, wenn ich gearbeitet habe, ist mir das aufgefallen. Jetzt merke Haben ich zunehmend. Sie früher so eine Schmerzen, diese enge Gefühl, oder das erstmal aufgetreten? Das ist das erste Mal. So etwas habe ich vorher noch nie gehabt. Deswegen bin ich jetzt bei Ihnen. Wie beschreiben Sie diese Schmerzen? Drückend eher oder stechend? Nee, stechen ist es nicht. So ein komischer Druck, als ob da so ein Stein drauf liegen würde. Ja. Wo genau ist der Schmerz? Ach, so hier in der Mitte. Hinter dem Brustbein oder er steht im Magengewebe? Oh, schwer zu sagen. Also das ist der gesamte vordere Bereich. Auch, also sowohl auf der Brust, als auch in der Magengrube. Und strahlen die Schmerzen in eine andere Körperregion aus oder nur Nein, steht mal hier im vorne. Brust? Nein. Also ich merke das, wenn ich laufe oder wenn ich arbeiten möchte, dann wird die Luft knapp. Und ich merke, dass auch dieses enge Gefühl dann auch schlimmer wird. Ja. Wie stark ist die Schmerz jetzt zum Der Schmerz. Beispiel auf eine Schmerzskala von Ja. 1 bis 10? Es ist mehr so ein Druck, also so richtiger Schmerz, würde ich nicht sagen. Es ist eher ein Druck, ein Engegefühl. So, Sie können nicht beschreiben, ne? Ich sage ja, wie es ist. Es ist eher ein Druck. Also Alles Schmerzen. klar. Hatte ich schon mal einen Bandscheibenvorfall. Da weiß ich schon, was Schmerzen sind. Und das ist anders. Alles klar. Haben Sie etwas bemerkt, das die Schmerzen lindert oder verschlechtert? Sie haben erstmal diese Belastung gesagt. Gibt es noch weitere Ursachen? Nein, das ist so, wie ich es Ihnen gesagt habe. Also ich habe jetzt auch bisher noch keine Schmerzmedikamente genommen. Ja. Ja, noch auszuhalten war. Ich dachte, das geht wieder vorbei. Aber das wird jetzt immer schlimmer. Deswegen wollte ich zuerst zu Ihnen, bevor ich da irgendetwas mache. Ja, dieses Druckgefühl ist dauerhaft da oder es kommt und weg hin und wieder. Herr Doktor, ich habe es Ihnen doch schon gesagt. Also es ist seit gestern, wird es zunehmend schlimmer. Ja. Und das ist nicht immer da, aber das wird immer schlimmer. Alles klar. Und jedes Mal, wenn ich versuche zu arbeiten oder Treppen steige oder laufe, dann wird es noch schlimmer. Ja, und haben Sie Husten? Nein. Oder Beinödeme noch oder weitere Beschwerden möchten Sie hinzufügen? Was heißt mit dem, was meinen Sie damit? Was ist das? Wassereinlagerung in Beine. Das habe ich nicht, aber ich merke so Schmerzen in meiner Wade auf der linken Seite und das scheint mir auch ein bisschen geschwollen zu sein. Das ist schon aber länger, seit ungefähr einer Woche, 10 Tagen. Linke Wade, jetzt ist das geschwollen oder Ist immer noch geschwollen, ja. seit wann ist das geschwollen? Habe ich doch gerade eben gesagt, Herr Doktor, hören Sie mir nicht zu oder? Ja, wegen der akustischen Ach so. Verzeihung. Also das ist circa seit 10 Tagen so. Ja. Haben Sie einen Temperaturunterschied oder Sonstiges bemerkt bei ihr Beine oder Wade? An der Wade meinen Sie? Ja. Ist mir jetzt nicht aufgefallen, nein, auch habe ich nichts gemerkt. Oder Rötungen? Nein, rot ist es nicht, aber es ist halt etwas geschwollen. Alles klar. Haben Sie jetzt Durchfall oder Verstopfung? Nein, was hat das damit zu tun? Das ist, Stuhlgang ist normal. Ja. Haben Sie sich erbrochen oder war Ihnen übel in dieser Nein. Zeit? Nein, ich habe da nichts mehr. Hm. Sodbrennen? Sodbrennen? Nein. War Ihnen Schwindel oder haben Sie Gangbildstörung jetzt? Was heißt Gangbildstörung? Alles andere ist normal, also da habe ich jetzt keine Probleme. Ist Ihr Gang normal wie immer? Ja, wieso fragen Sie das? Also ich habe doch kein Problem mit dem Laufen. Ja, das frage ich. Nein, da habe ich keine Probleme. Aber was hat das jetzt hier mit meiner Luftnot zu tun? Verstehe ich nicht, Herr Doktor. Warum fragen Sie mich Ja, da? ich möchte ein umfassendes Bild Ihrer Krankengeschichte zu haben, deswegen frage ich. Naja, ist ein bisschen aber komisch, ne? Aber gut, Sie sind der Doktor. Ja, danke schön. Und keine Ahnung. Gibt es bei Ihnen wichtige Krankheiten, von denen ich wissen sollte? Oder leiden Sie unter einer dauerhaften Krankheiten, wie zum Beispiel Zuckerkrankheit, Diabetes, Zuckerkrankheit, erhöhter Blutdruck? Erhöhte Fettwerte, sonstige. Also ich gehe sehr selten zum Arzt, weil ich eigentlich selten krank bin. Von daher war ich bisher eigentlich nie richtig krank. Ich hatte mal vor 10 Jahren einmal Bandscheibenvorfall, aber das war relativ schnell wieder besser nach einer Krankengymnastik. Sonst habe ich jetzt nichts. Ich nehme keine Medikamente ein. Meine Mutter hatte mal Diabetes gehabt, ja. Sie ist leider verstorben vor 2 Jahren, aber. Ja, Sie sind, das tut mir sehr leid. Wann ist sie gestorben? Darf ich fragen? Vor 2 Jahren. Woran sie gestorben? Er hat leider einen Schlaganfall gehabt. Und bei ihrem Vater? Gab es wichtige Krankheiten oder ist er gesund jetzt? Gut, mein Vater hat auch natürlich ein paar Krankheiten, alle weiß ich jetzt nicht, aber soweit ich weiß, hat er, glaube ich, eine Prostata-Problematik. Regelmäßig beim Urologen. Er hat einen hohen Blutdruck. Soweit ich weiß, nimmt er da Medikamente. Noch ein paar Sachen, aber das weiß ich jetzt nicht. Ja. Dann haben Sie Geschwister? Nein. Keine Geschwister. So, Sie, dieser Bandscheibenvorfall, Sie erwähnt haben, ist medikamentös behandelt, ne? Damals habe ich Krankengymnastik, Schmerzmedikamente bekommen. Jetzt nehme ich aber nichts ein. Da brauche Ja. ich Sachen im Moment. Wann war es, bitte? Also vor circa 10 Jahren. Und wurde bei Ihnen eine Operation Nein. durchgeführt? Nein, ich wollte keine Operation. Nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf Medikamente ein? Nein, auch jetzt habe ich keine Medikamente genommen. Nein. Ist bei Ihnen Allergie oder Unverträglichkeiten bekannt? Nein, nichts. Sehr gut. Herr Sandstein, rauchen Sie? Bitte? Rauchen Sie oder hatten Sie geraucht? Nee, ich rauche weiterhin, ja. Seit wann rauchen Sie und wie viel? Ach Gott. Ich rauche seitdem ich 25 bin, also so circa 20 Jahre. 20 Jahre. Eine halbe Schachtel am Tag. Ja. Und trinken Sie Alkohol regelmäßig oder gelegentlich? Ab und zu mal beim Fest oder so, aber ansonsten trinke ich keinen Alkohol. Und das ist eine Routinefrage, die wir jedem Patienten fragen. Haben Sie oder hatten Sie Kontakt mit Drogen? Drogen? Ach Quatsch, nein. Ja. Das habe ich ja. Sind Sie gegen Covid-19 vollständig geimpft? Ja, ich habe schon 3 Impfungen und ich hatte auch schon mal eine Infektion. Wann war das? Oh, wann sind Sie das war genesen? Im Februar. Im Februar. Sie haben gesagt, dass seit 10 Tagen Ihr Beine geschwollen geworden. Geschwollen sind? Ja, geschwollen sind, aber waren Sie deswegen... Nur das linke Bein, das rechte nicht. Ja, linke. Ich meine, waren Sie deswegen in Arzt? Nein. Also es hat mir jetzt auch keine großen Schmerzen gemacht. Es war nur ein bisschen geschwollen. Ich dachte, das ist eine Muskelzerrung und es geht wieder vorbei. Alles klar. Und sind Sie Bausteller, ne? Bitte? Sind Sie Bausteller? Was meinen Sie? Sie arbeiten in Bau. Also, ja, ich arbeite auf der Baustelle, ja. Ja. Und haben Sie Stress bei der Arbeit? Ja, wir haben immer Stress, Herr Doktor. Was glauben Sie denn? So eine Baustelle ist immer Stress. Waren Sie in der letzten Zeit im Ausland? Ja, wie meinen Sie? Sind Sie in der letzten Zeit, ich meine, letzte 10 Tagen oder so im Ausland gewesen? Im Ausland nicht, aber ich war im Urlaub, ja. Wo waren Sie? Oder haben Sie eine lange Reise gemacht in dieser Zeit? Na gut, wir waren mit dem Auto unterwegs. Wir waren ja an der Nordsee. Das sind von uns aus so circa 8 Stunden. Und da sind wir mit dem Auto gefahren, ja. Ohne Pause oder? Ja, schon immer wieder zwischendurch eine Pause, aber die meiste Zeit sind wir gefahren, ja. Ja. War Ihnen schwindelig in der letzten Zeit wegen dieser aktuellen Beschwerde? Wir waren nicht schwindelig, nein. Ja, Herr Doktor, jetzt haben Sie mir so viele Fragen gestellt. Was ist denn das jetzt? Ist was gefährlich? Ja. Jetzt sind wir fertig unser Gespräch und werde ich Sie körperlich untersuchen. Ja, das wurde aber auch nur gesprochen. Also, es ist schön, schauen Sie mal, untersuchen Sie mich bitte. Was ist das? Ist es was Gefährliches oder nicht? Ich mache mir Sorgen so langsam. Ja, jetzt ist es zu früh, etwas zu sagen. Ja klar, Sie haben mich auch noch nicht untersucht, Herr Doktor. Also ich bitte Sie, dann machen Sie doch was schon. Ja, ich werde gleichzeitig machen diese Untersuchungen und rechtzeitig Sie Bescheid sagen. Alles klar. Was wollen Sie mir Bescheid sagen? Über die Ergebnisse, Laboruntersuchungen. Gegebenenfalls machen wir bei Ihnen eine CT-Untersuchung. Was ist ein CT, Herr Doktor? CT ist Computertomographie, das heißt, Sie sind eine... In so eine Röhre, wie bei der Bandscheibenvorfall. Ja, aber wichtig ist, Sie haben keine Platzangst, ne? Ein bisschen schon. Also in so eine Röhre möchte ich nicht unbedingt, wenn es nicht sein muss. Ja, gegebenenfalls werde ich bei Ihnen gemacht wird, diese Untersuchung. Aber es beinhaltet ein bisschen Bestrahlung. Aber muss ich Das gleiche, wo man in so eine Röhre reingeht? Ja, Sie sind eine Röhre geschoben. Oh je. Also das gefällt mir nicht so, ja. Also bei der aber Bandscheibe, das ist eine schmerzlose Untersuchung. Ja, aber ich trotzdem, also bei der Bandscheibe war es auch sehr unangenehm. Da liegt man eine halbe Stunde in so einer Röhre und dann bekommt man schon etwas Platzangst. Und Sie wissen ja, ich habe jetzt Druck und Luftnot. Also ich möchte das nicht haben, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ja, jetzt werde ich Sie so schnell wie möglich ein Sauerstoff geben. Danach werden Sie, ich hoffe, ein bisschen besser. Ja, ich hoffe, danke schön. Warum haben Sie mir das nicht schon vorher gegeben? Es hat jetzt eine ganze Stunde gebraucht, Herr Doktor. Ja, Sie haben recht. Dann bis später. Jetzt werde ich mit meinem Kollegen eine Rückhaltung machen. Eine Rücksprache halten. Rücksprache, ja, genau. Okay. Okay, also, heißt, ich bekomme jetzt ein EKG, haben Sie gesagt, oder eine Blutabnahme? Ja, natürlich, weil Sie Brustschmerzen haben, werden wir ein EKG, Blutabnahme und auch können wir Ultraschall machen bei Ihr linke Bein. Also bitte wieder zur Arbeit, es wäre schön, wenn man das etwas schneller machen kann. Ja, ja, dafür machen Sie keine Sorgen. Ja, ja, aber Sie reden ja auch schon sehr lang, ja. Sie sagen das die ganze Zeit, aber ich mache mir Sorgen, Herr Doktor. Ja, das machen wir schnell. Das will ich hoffen. Okay, dann bitte, fangen Sie gleich an. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Wer sind Sie bitte? Ich bin Oberarzt. Mein Name ist Kündüz. Sie sind Oberarzt. Ja, Herr Sandstein, ja. Unser Kollege hat mich aus der Notaufnahme angerufen. Ja. Sie brauchen keine Angst zu haben. Wir schauen uns alles gleich an. Jetzt hänge ich Sie einen Monitor an, um Ihre Vitalparameter zu überprüfen und gebe ich Ihnen Sauerstoff. Ich sage der Krankenschwester, Sie sollen Ihnen Blut abnehmen und machen wir einen EKG und anschließend gut, dass Sie gekommen sind. Ihr anderer Kollege, der Assistenzarzt, hat nur geredet, der hat nichts gemacht bisher. Ja. Bitte machen Sie sich keine Sorgen. Wir schauen uns alles gleich an. Ja, ich bitte drum. Ich bitte, ja, bitte. Drum. Ich habe eine Frage. Wenn Sie Brustschmerzen bekommen, geschieht noch etwas zur selben Zeit, zum Beispiel kalten Schweißigkeit, Atemnot, ja, Angst. So ein Atemnot, Engelgefühl, und dann wird es mit der Luft schwierig. Und wenn die Luft natürlich so knapp ist, dann bekomme ich auch Panik. Das ist richtig. Haben Sie Herzrasen, Herzstolpern, Brustschmerzen bekommen? Ja. Wo Sie das so ansprechen, ja. Ich bekomme dann auch Herzrasen. Das stimmt, das merke ich. Es pocht ganz kräftig, ja. Okay. Haben Kollegen andere Fragen? Sind noch mehr Ärzte da, Herr Oberarzt? Ach Gott, das ist aber ein großes Krankenhaus hier. Ja. Also wir sind ein großes Team, ja. Hier steht 28 Ärzte. Ja, deswegen machen Sie keine Gedanken. Ja. Das ist aber, wir stehen für Sie immer da. Das ist aber schön. Dann bin ich ja froh, dass ich zu Ihnen in dieses Krankenhaus gekommen bin. Aber ich muss sagen, Ihr Assistenzarzt ist sehr langsam, ja. Der hat nur geredet, anstatt mich zu untersuchen. Ich werde mich über ihn beschweren. Nein, nein, normalerweise funktioniert so eine Anamnesehebung. Ja? Das ist normal, Routinen-Anamnesehebung. Ja? Sie müssen alle Fragen stellen und herausfinden, was Sie haben. Ja, ja, das danach Untersuchung. Das verstehe ich ja schon, aber ich habe ja so ein Druckgefühl deswegen. Aber gut, jetzt sind Sie ja gekommen, jetzt machen Sie die Untersuchung, dann ist das okay. So, dann machen wir Arzt-Arzt-Gespräch. Wo ist denn der Doktor hin? Ist abgehauen. Ist weg? Ja. Nein, nein. So, Herr Doktor, wie ist Ihr Name? Oder Herr Abbas. Mein Name ist Yusuf. Und ich bin Neuassistentarzt. Hier gekommen. Der neue Kollege, gell? Herzlich willkommen. Ja, danke. Ja, jetzt möchte ich einen Patienten vorstellen. Bitte schön. Haben Sie kurze Zeit? Ja, natürlich. Ja. Bitte schön. Klaus Stein ist ein 43-jähriger Patient. Ist heute bei uns gekommen wegen seit zwei Tagen bestehende Dyspnoe und als Begleitsymptome habe er Druckgefühl ohne Ausstrahlung. Wo ist das Druckgefühl? Druckgefühl, Angina, wie Angina pectoris. Aber wo ist das Druck? Wo ist der Druck? In retrosternale Druckgefühl. Ist es im Hals, ist es im Rücken, ist es in der Bauchebene, ist es Brustkorb, ist es mehr rechts, ist es links? Deswegen, Sie müssen das schon genau beschreiben, Herr Kollege. Ja, retrosternale Brustschmerzen. Das hört sich schon besser an, ja? Ja. Die Beschwerden seien bei Belastung verschlimmern. Wie jetzt? Seien schlimmer? Nein. Seien schlimmer oder verschlimmern sich? Würden sich bei Belastung verschlimmern. Okay. Mhm. Und im Laufe der Zeit ihre Beschwerden schlimmer geworden. Okay. Weil was, der Druck oder die Luftnot? Die Luftnot. Und er klagt über Tachykardie und er erwähnt eine geschwollene linke Wade seit zwei Tagen. Ja. Wie schnell ist die Tachykardie und was ist das für eine Tachykardie? Ist es eine Sinustachykardie? Ist es eine Tachyarrhythmie? Wie schnell ist die Frequenz? Was ist im EKG rausgekommen? Ich habe jetzt nur anamnestisch gefragt und bitte von Schwestern ein EKG verschreiben lassen. Haben Sie das noch nicht gemacht? Herr Dr. Gündüz, wie ist das EKG? EKG, der Patient jetzt im EKG-Zimmer. Wo ist der Kardiologe, Herr Gündüz? Der hat doch ein EKG gemacht. Herr Dr. Mahmoud, Sie sind nicht da? Nein. Okay, also das EKG hat eine Sinustachykardie mit einer Herzfrequenz von 120 pro Minute, okay? Alles klar. Mhm. Und wie ist die Sauerstoffsättigung? Jetzt nach dem Anamnesegespräch werde ich Sauerstoffsättigung messen. Das müssen Sie gleich machen, also 96%, okay? 96, alles klar. Okay. Oder sag mal, Entschuldigung, 93%. Wie bitte? Sauerstoffsättigung sind 93%. 93. Ja. Ja. Die Frage nach Husten, Pyrosis. Was ist Pyrosis? Pyrosis. Was ist das? Sodbrennen. Okay. Pyrosis. Vertigo. Mhm. Nausea, emesis, wurden verneint. Er war nicht in Arzt, im Hausarzt wegen diese Beschwerden, vor allem ihr geschwollene Beine. Und welches Bein? Wollen beide Beine oder? Linke Wade. Die linke Wade ist geschwollen, also linke Unterschenkel. Mhm. Ja. Und habe ja keine dortige Temperaturunterschied bemerkt, nur diese Schwellung. Als Vorerkrankungen sind bei Ihnen eine Bandscheibenvorfall, Diskus Prolapsus vor 10 Jahren, der mit Krankengymnastik und Medikamente behandelt und ein Covid im Februar bekannt. Wie Covid? Was ist mit der Covid? Eine Covid-Infektion, oder? Covid-Infektion, genau. Es wurde bei Ihnen keine Operationen durchgeführt und Medikamentenanamnese ist unauffällig. Allergie ist nicht bekannt. Er rauche seit 20 Jahren 1/2 Schachtel pro Tag. Und wie viel Päckchen ist das? Wenn man 10 Päckchen. Okay. Er ist 3-mal gegen Covid-19 geimpft und einmal genesen, wie ich gesagt habe. In der Familienanamnese, Prostataerkrankung und Arterialhypertonie beim Vater bekannt. Seine Mutter ist an Apoplex vor 2 Jahren gestorben, ja. Und sie leidet auch an Diabetes. Sie litt an Diabetes. Er ist Einzelkind und Bauer vom Beruf. Und was ist der von Beruf? Bauer, Bauarbeiter. Das ist ein Unterschied. Ein Bauer ist ein Landwirt, der hat Tiere und einen Hof. Das ist ein Bauer. Und ein Bauarbeiter arbeitet auf dem Bau und das ist meistens ein Handwerker. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. So, dieser Patient ist? Ein Handwerker, ein Bauarbeiter. Bauarbeiter, ja. Und als Wichtiges, er hatte in der letzten Zeit eine lange Reise. Mhm. Er war für 8 Stunden beim Auto und eine Immobilitätsgeschichte steht vor. Deswegen aus diesen analytischen Angaben gehe ich bei Herrn Sandstein von einem Verdacht auf Lungenembolie aus. Was ist das Bein? Wegen TVT und Differentialdiagnostik. Er hat eine Lungenembolie bei TVT nach einer langen Reise. Ja, als Differentialdiagnostik kommen natürlich ein Myokardinfarkt in Betracht. Erstmal würde ich die Patienten körperlich versorgen, natürlich ein EKG fahren lassen, Vitalparameter messen. Danach werde ich Blut abnehmen, damit ich die Herzenzymen sehen und Welche Laborwerte wollen Sie noch wissen bei ihm, wenn Sie sagen, wenn Sie von einem Verdacht einer Lungenembolie ausgehen? Ich möchte den Dimer-Spiegel zeigen. Was wollen Sie noch? Auch für ein EKG auszuschließen, möchte ich CKMB, Myoglobin, Troponinwerte auch. Nicht auszuschließen, sondern einen Herzinfarkt auszuschließen. Herzinfarkt auszuschließen, machen Sie ein EKG. Nicht, um ein EKG auszuschließen. Ja, um einen Herzinfarkt auszuschließen, möchte ich Herzenzymspiegel sehen. Okay. Und machen Sie auch die Blutgase? Wie bitte? Machen Sie auch die Blutgase? Ja, Blutgase wegen dieser Lumbarembolie-Verdacht auf. Ja, okay. Und Doppelsonographie bei linken Schura, linken Sura. Linken was? Linken? Linken Wade. Wade, okay. Und gegebenenfalls ein CT-Angio. Nicht bei der Wade, sondern an der linken Wade, also Ultraschall. Ja. Okay, also Sie haben gesagt, Ihre Verdachtsdiagnose ist eine Lungenembolie basierend auf einer TVT nach einer Reise. Ja. Als Differentialdiagnose denken Sie an einen Herzinfarkt. Okay. Was kommt noch in Betracht? In Betracht vielleicht ein stabil angina pectoris. Ja gut, das ist ja diese Herzinfarktgeschichte. Genau. Woran denken Sie noch? Was kann es noch sein? Man muss ja auch an andere Erkrankungen denken. Sie wollen ja mit Ihrer Untersuchung Lungenembolie und Herzinfarkt aufschließen. Okay. Was wollen Sie noch? Woran müssen Sie noch denken? Differentialdiagnose. Die Kollegen können helfen. Wo sind die anderen Kollegen? Die können alle helfen. Bitte mitsprechen. Nicht nur schreiben. Insuffizienz oder okay. Spontan Pneumothorax vielleicht. Ah, sehr gut. Deswegen veranlasse ich ein Röntgen-Thorax. Ein was? Ein Röntgen-Thorax, um Pneumothorax auszuschließen vielleicht. Okay. Gut, das sollte man sowieso, wenn jemand mit Luftnot kommt, dass man dann sowieso oder unbedingt auch einen Röntgen-Thorax macht. Genau. Woran denken Sie noch? Ja, und PAVK vielleicht. Wegen dem Bein? Okay. Woran denken Sie noch? Wegen dem Engegefühl auf der Brust? Und das Druckgefühl? Aortendissektion. Genau, Aortendissektion, sehr gut. Was kommt noch in Frage? HWS-Syndrom. HWS oder BWS-Syndrom. Was haben wir noch? Retrosternal. Herr Doktor? Den Knoten. Also irgendein Problem mit dem Ösophagus. Ja, das kann eine Ösophagitis sein, eine Gastritis sein, ein Reflux sein, ein Ulcus ventriculi kann es sein. Ja. Also man muss auch an etwas Gastroenterologisches denken. Das kann eine Pankreatitis sein. Das kann, ja. Lungenkrebs sein. Alles, ja. Was. Ja, auch onkologische Erkrankungen müssen wir natürlich auch denken. Vielleicht hat er irgendeinen Krebs, einen Ösophaguskrebs, einen Magenkrebs. Und das zeigt sich in dieser Form. Pankreatitis, weil er auch so Oberbauchschmerzen hatte. Das ist jetzt nicht ganz typisch, dass man da ein Engegefühl auf der Brust hat, aber wegen den Oberbauchschmerzen. Sehr weit hergeholt, das stimmt. Aber Und ja, Karzinom, genau. Aber er hatte akut aufgetretene Beschwerden. Das ist richtig, aber es geht ja hier um die Differentialdiagnose, nicht um die Arbeitsdiagnose. Ja. Sie haben eine Verdachtsdiagnose, was Sie akut behandeln. Genau, Perikarditis, klar, muss man auch denken. Er hatte Covid, vielleicht muss man auch an eine Myokarditis denken. Sie haben natürlich ein akutes Problem, aber Sie müssen ja parallel natürlich an viele andere Erkrankungen auch denken. Ne? Pneumonie, ja. Natürlich. Okay, also das sind schon einige Erkrankungen, an die man mitdenken muss. Ja. Okay, und das war's, oder? Haben Sie noch? Ja, wenn Fragen? Mein Verdacht bestätigt ist, würde ich die Patienten stationär aufnehmen. Und, den Patienten stationär aufnehmen, genau. Ja. Und vielleicht sogar auf die Intensivstation zur besseren Überwachung. Ja. Je nachdem, wie die Werte sind. Und werde ich Analgetikum verschreiben und natürlich mache ich Monitoring. Okay. Um Vitalparameter zu folgen. Antikoagulanztherapie fange ich an. Und mit was machen Sie da? Oder mit was behandeln Sie als Antikoagulanztherapie? Mit Niedermolekularheparin. Okay. Und wie verabreichen Sie das? Wie ist die Dosierung? Dosierung, ich muss die INR-Werte sehen erstmal. Okay, aber jetzt in der Akutphase? Wie heparinisiert man das? Also das heißt, nehmen wir mal an, wir gehen davon aus, Ihr Verdacht auf Lungenembolie bestätigt sich. Ja. Der Patient hat eine Sauerstoffsättigung bei 90%. Jetzt im Nachhinein, trotz Sauerstoffgabe. Die Blutgase sind schlecht. Der Kreislauf ist instabil, der Blutdruck ist niedrig, um die 100. Der Patient ist tachykard. Was machen Sie mit den Patienten? Lassen Sie ihn auf der Station, verlegen Sie ihn auf die Intensivstation oder schicken Sie ihn nach Hause? Ich verlege die Patienten nach Intensivstation. Nicht auf die Intensivstation, genau, wegen seiner instabilen Situation, genau. Welche Therapieoptionen gibt es? Sie haben schon gesagt, genau, der Kollege, noch ein zweites. Lysetherapie. Eine Lysetherapie, genau. Das heißt, wenn jemand Junges kommt, dann müssen Sie auch an eine Lysetherapie denken, genau. Dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, entweder mit Medikamenten oder ich glaube, man kann auch so eine Thrombus-invasiv mit Katheter zum Beispiel entfernen, glaube ich. Gell? Mechanische Thrombektomie auch, kann man denken. Sehr gut, genau. Und jetzt nochmal zum Heparin. Ich werde Sie heute ein bisschen in die Ecke drängen, Herr Doktor. Wie dosieren Sie das Heparin? Nach welchen Kriterien? Geht es nach dem Kreislauf? Geht es nach den Laborwerten? Geht es nach dem Gewicht des Patienten? Wenn der Patient hat keine Gerinnungsstörung oder Gerinnungsneigung. Wie Gerinnung? Nein, also der hat keine Gerinnungsstörung. Nein, ist nicht bekannt. Nach APTT-Werte. Genau, also vorhin kam der Hinweis, Sie schauen natürlich, wie das Gewicht vom Patienten ist. Ja, aber der Patient hat, möchte nicht sagen, ihr Gewicht wäre auch... Ja gut, aber Sie sehen ja den Körper, können sagen, ist er 50 Kilo, ist er 80 Kilo, ist er 120 Kilo, ne? Wenn er nichts sagt, dann müssen Sie das schätzen. Also, aber die Frage ist ja, nach welchen Kriterien heparinisieren Sie? Nach Gewicht natürlich. Und die Überwachung geht natürlich nach der Kontrolle von den Gerinnungsparametern wie die PTT zum Beispiel. Ne? Und entsprechend dosieren Sie das Heparin. Ja. Sehr gut. Also Sie können natürlich intravenös das geben oder auch subkutan, wenn Sie ein niedermolekulares Heparin nehmen. Da geht es ja auch nach Gewicht. Und wie oft gibt man dann diese subkutanen Spritzen? Zweimal, dreimal, viermal am Tag? Keine Idee. Was? Oh, Herr Doktor. Also, das ist, was ist, kennen Sie einen Namen von den oder ein Präparat von den niedermolekularen Heparin? Glexane, kennen Sie das? Ja. Glexane, genau. Das ist zum Beispiel ein niedermolekulares Heparin. Das wird auch nach Gewicht verabreicht und das muss man dann zweimal am Tag geben. Okay, morgens und abends, subkutan. Dann gibt es noch Fondaparinux, genau, und viele andere noch. Ich glaube, das Arixtra ist das Fondaparinux. Das gibt man einmal. Ne? Da gibt es ein anderes Präparat, das nennt sich Arixtra. Aber alles wird nach Gewicht orientiert und bestimmt. Ja, also, ich sehe, wir haben einige sehr fitte Kollegen hier. Jetzt sollen wir hier einen kleinen Punkt machen? Wow, seit einer Stunde reden wir schon. Sehr gut. Also, ich möchte jetzt gerne ein bisschen mit Ihnen, Herr Dr. Yusuf, und mit den Kollegen mal reden. Ich möchte Sie jetzt heute ein bisschen kritisieren. Dürfen wir das? Selbstverständlich, gerne. Also, jetzt frage ich mal in die Runde. Was ist Ihnen heute beim Doktor aufgefallen? Was war nicht so gut und was ist ein bisschen gut? Also wir reden über die Sprache erstens und über die medizinischen Kenntnisse. Und Sie haben einen Fehler gemacht, Herr Doktor. Einen großen Fehler. Ja, meine Sprache könnte etwas flüssig sein. Ja, Sie sprechen langsam, überlegen sehr lange. Das ist richtig und machen manchmal grammatikalische Fehler. Männlich, weiblich wird verwechselt, genau. Und, aber Sie müssen in vollen und ganzen Sätzen reden. Sie fangen an und dann ist der Gedanke schon weiter weg und dann fehlt die Hälfte vom Satz. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen die Aufregung, die Nervosität. Aber die Aussprache ist gut. Das ist nicht das Problem. Sie versuchen... Ja. Als Begleitsymptome würde ich etwas tief gehen. Über Magen oder vielleicht Verdauungstrakt. Wie meinen Sie das? Als Begleitsymptome möchten Sie tiefer gehen? Ich habe das nicht verstanden. Was meinen Sie damit? Ich habe vergessen, zum Beispiel bei der Anamnese meinen Sie? Sepsis-Symptomen. Ja, richtig. Da kommen wir gleich. Jetzt machen wir erstmal die Sprache. Also bei der Sprache, die Aussprache ist gut. Grammatik kennen Sie auch, aber Sie wechseln das ein bisschen. Dativ, Genitiv oder Akkusativ. Aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Das kommt mit der Zeit. Das wird auf jeden Fall besser. Und machen Sie einfache Sätze. Kurze und einfache Sätze. Nicht zu kompliziert und nicht zu viele Wörter. Vom medizinischen her hätte ich jetzt erwartet, dass wenn Sie Patienten haben mit einem Druck auf der Brust und Luftnot, das erste ist, man denkt natürlich an Herzinfarkt. Ja, ist klar. Das ist eine instabile Angina pectoris oder ein akutes Coronarsyndrom. Da müssen Sie eigentlich gleich die Vitalparameter messen, ohne jetzt groß weiterzureden. Ja, Sie müssen gucken, wie ist der Blutdruck, wie ist die Sauerstoffsättigung, ist er kardiopulmonal stabil oder nicht. Ja, da können Sie nicht anfangen, hier über Mutter, Vater, Gewicht und Name und Adresse zu sprechen, sondern Sie müssen den Patienten sofort untersuchen. Okay? Und Sie brauchen ein EKG. EKG, Blutdruck, Sauerstoffsättigung, das sind so eigentlich die drei Punkte. Und dann können Sie Ihre Anamnese weitermachen. Ja, der Patient hat immer gesagt, er hat Druck, er hat Druck, er hat Druck, aber sie wollten seinen Namen wissen, sie wollten die Akte wissen, sie wollten das und jenes wissen. Okay? alles klar. Das Zweite ist, was mir jetzt aufgefallen ist, Sie haben nicht die direkten Symptome gefragt. Sie haben nur gefragt, Luftnot, ja, nein. Und wo ist der Druck? Also Sie müssen da schon, klar, wie lange haben Sie das schon, das haben Sie gemacht, wo sind die Beschwerden, wie lange geht das schon? Über die Vorgeschichte kam sehr spät. Ne? Und als der Patient gesagt hat, der hat Schwellung am Bein, dann muss man sofort natürlich an Lungenembolie und TVD denken. Sie haben aber nicht gefragt. Die Frage nach der Reise kam sehr, sehr, sehr spät, ganz am Ende. Ich denke, das wäre eine Frage, die viel früher gestellt werden sollte. Ja? Ich verstehe. Was war noch? Und, oh, ein ganz, ganz großer Fehler. Der Patient hat gesagt, er hat einen Bandscheibenvorfall und er war in einer Röhre, in einer langen Röhre. Welche Untersuchung macht man beim Bandscheibenvorfall? Wo sind die Fachärzte? MRT. Ein MRT, eine Kernspintomographie, genau. Und Sie wollten beim Patienten jetzt ein CT machen. Ein CT ist eine ganz andere Untersuchung als ein MRT. Im CT hat man keine Röhre, das ist ein Ring, wo der Patient auf einen Tisch liegt. Der geht nicht in eine Röhre rein. Und Sie haben dem Patienten ein CT machen wollen, aber haben ihm ein MRT erklärt. Können Sie sich erinnern? Ja. Und deswegen wollte der Patient das nicht haben. Solche Fehler dürfen bei der Prüfung nicht passieren. Okay? Alles klar. Ja, bugün acımasız oldum, Doktor Bey.